Erster ein Lied von David. Herr, höre mein Gebet. Du bist gut. Zweiter sei nicht streng mit mir. Kein Mensch ist ohne Fehler. Dritter mein Feind jagt mich. Ich bin an einem dunklen Ort. Vierter ich habe keine Kraft mehr. Mein Herz ist sehr traurig. Fünfter ich denke an die alte Zeit. Ich denke an deine Taten. Sechster ich brauche dich sehr. Ich bin wie trockenes Land. Siebter Herr, antworte mir schnell. Schau mich bitte an. Achter zeige mir am Morgen deine Liebe. Ich vertraue dir. Neunter rette mich vor meinen Feinden. Ich warte auf dich. Zehnter zeige mir, was du willst. Dein guter Geist führt mich. Elfter Herr, lass mich leben. Hilf mir aus der Not. Zwölfter sei gut zu mir. Besiege meine Feinde. Ich bin dein Diener.